Souvenirs, Souvenirs. Kauft ihr Leute, kauft sie ein, denn sie sollen wieder Salz in der Lebenssuppe sein. Von der Gitarre eine Seite, die Elvis schlug, und den Verschluss der Bluse, die Lolo trug. Souvenirs, Souvenirs aus Paris und Cannes. Einen Hut von Chevalier und einen Brief vom dritten Mann. Von Ricky Nelson eine Pfeife, von Sterling Moss den Führerschein. Souvenirs, Souvenirs, kauft ihr Leute, kauft sie ein. Charlie Chaplins Schuh und Picassos Kamm. Von der Gabo eine Brille und von der Monroe einen Schwamm. Louis Armstrongs weißes Tuch, das die Trompete hält. Und Eddie Konstantins Pistole, mit der er Gangster fällt. Souvenirs, Souvenirs einer großen Zeit sind die bunten Träume unserer Einsamkeit. Sie lassen alle mal was liegen, die Großen dieser Welt. Und das sind die Souvenirs, die man.